Im Kapitel 7 stellt Mariana die Frage, ist es erlaubt, einen Tyrannen durch Gift zu töten? Er schreibt, dies ganze pestilenzialische und verderbliche Geschlecht der Tyrannen aus der Gemeinschaft der Menschen auszutilgen, ist ruhmreich. Auch Glieder werden abgeschnitten, wenn sie faul sind, damit sie nicht den übrigen Körper anstecken. So muss auch diese bestialische Grausamkeit in Menschengestalt vom Staate getrennt und durch das Eisen abgeschnitten werden. Die Frage ist nur die, ob man einen öffentlichen Feind und Tyrannen auch durch Gift und todbringende Kräuter töten darf. Diese Frage hat vor einigen Jahren ein Fürst in Sizilien an mich gerichtet, als ich dort Theologie lehrte. Nach meiner Ansicht darf man dem Feinde weder ein schädliches Mittel noch Gift in die Speise oder Trank mischen. Aber eine Einschränkung besteht. Erlaubt ist die Tötung durch Gift, wenn derjenige, der getötet werden soll, nicht gezwungen wird, das Gift zu trinken, sondern das Gift ohne seine, des zu tötenden Mitwirkung, von außen angewandt wird. So zum Beispiel, wenn dem Gifte so große Kraft innewohnt, dass ein mit ihm bestrichener Stuhl oder Rock die Kraft zum Töten erhält. Mariana hat also nicht, wie von jesuitischer Seite behauptet wird, nur Tyrannen, Usurpatoren im Auge, sondern auch rechtmäßige Fürsten, die tyrannisch regieren. Das Verhalten des Ordens der Lehre Marianas gegenüber ist äußerst lehrreich. Die Billigung der Lehre durch die Ordenszensur aufgrund einer Prüfung durch Gelehrte und gewichtige Theologen haben wir schon kennengelernt. Erst volle 7 Jahre nach Erscheinen des Buches scheint der Ordensgeneral Acquaviva in einem Schreiben an die französische Ordensprovinz einen Tadel über den Inhalt ausgesprochen zu haben. Allein der Tadel ist so allgemein gehalten und ohne Nennung irgendwelches Namens ausgesprochen, dass er als gegen Mariana gerichtet nicht mit Sicherheit bezeichnet werden kann. Und doch, wie leicht wäre es dem Ordensgeneral gewesen, hätte er Marianas Lehre wirklich missbilligen und zensurieren wollen. Missbilligung und Zensur in wirkungsvoller Weise kundzugeben und die Weiterverbreitung des Buches zu verhindern. Stattdessen erscheint im Jahre 1605 zu Mainz ein Neudruck des Marianaschen Buches. Und es kann nicht bezweifelt werden, dass diese Ausgabe zumindest unter stillschweigender Gutheißung der Jesuiten, die damals in Mainz fast allmächtig waren, veröffentlicht worden ist. Ja, die Weglassung der schlimmsten Worte Marianas über den Mörder Heinrichs III., Galliens ewiger Ruhm und so weiter, eine Weglassung, die, wie Reusch treffend hervorhebt, wohl schwerlich durch den protestantischen Verleger veranlasst worden ist, siehe Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens München 1894, Seite 7, macht den Schluss auch auf positive Mitwirkung der Jesuiten bei der Neuherausgabe fast zwingend. Selbst der Jesuit Dur gibt als möglich zu, dass die Änderungen der Mainzer Ausgabe von einem Jesuiten herrühren. Siehe Jesuitenfabeln, Seite 739. Unwiderlegt und unwiderleglich bleibt somit, was Isaac Causon Bonus schon im Jahre 1611 an den Jesuiten Fronton Leduc schrieb. Die Wechelschen Erben sind Kaufleute und machen auf literarische Kenntnisse keinen Anspruch. Ihnen wurde von einem angesehenen Jesuiten mitgeteilt, das zu Toledo mit Approbation gedruckte Buch des Mariana solle vervollkommene zum öffentlichen Besten herausgegeben werden. Von ihnen werde nichts weiter verlangt als die Bestreitung der Druckkosten. Im Übrigen brauchen sie sich um nichts zu kümmern, denn das Buch werde zu Mainz durch die Patres der Gesellschaft Jesu herausgegeben. Gesagt, getan. Die Wechelschen Erben gaben, wie jener gesagt, das Geld her, alles andere besorgten die Jesuiten. Am 14. Mai 1610 erfolgte Heinrichs IV. Ermordung durch Ravaillac. Ein Sturm der Entrüstung gegen Marianas Lehre erhob sich in Frankreich, die Pariser Sorbonne ließ sein Buch durch Henkers Hand verbrennen und nun erst trat der Orden in der Person seines Generalvorstehers Acquaviva gegen die Lehre Marianas auf. Allein auch dies Auftreten, das, wie die Umstände beweisen, lediglich durch Zweckmäßigkeitsgründe veranlasst worden ist, bietet so viel des jesuitisch Charakteristischen, dass dabei ernsthafte Absicht mit Recht zu bezweifeln ist. Zunächst erließ Acquaviva am 6. Juli 1610 ein Schreiben, das alle Angehörige des Ordens mit schwersten Strafen bedroht, welche die Erlaubtheit des Tyrannenmordes, genannt wird Mariana auch hier nicht, verteidigen. Auffallenderweise wird die Strafandrohung aber nicht nach Spanien versandt, wo doch das Buch Marianas seit 12 Jahren naturgemäß den meisten Eindruck gemacht hatte, auch nicht in die übrigen Ordensprovinzen, sondern nur nach Frankreich. Offenbar, um die dort wegen der Ermordung des Königs herrschende Erbitterung über den Orden zu beschwichtigen. An die übrigen Ordensprovinzen schrieb Acquaviva unter dem 14. August 1610 in anderem Tone und ohne Strafandrohung. Inzwischen stieg der Unwille gegen die Jesuiten wegen Marianas Lehre und Ungelegenheiten aller Art erwuchsen dem Orden auf allen Seiten. Da endlich ließ Acquaviva ein vom 1. August 1614, also 4 Jahre nach seinem ersten Schreiben, datiertes drittes Schreiben an alle Provinzen hinausgehen, das die Strafandrohungen des ersten, nur nach Paris gerichtet gewesenen Schreibens wiederholt. Diese Strafandrohung wurde dann auch in die Ordenssatzungen aufgenommen.